Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 7. November 94. Ich habe mit dem heutigen Posttage auf die Retour meines Manuskripts, das ich am 29. Oktober an dich abschickte, gerechnet und muß dich dringend bitten, wenn du es noch nicht auf die Post gegeben hast, es sogleich zu tun. Cotta besteht darauf, dass wir die Herausgabe mit dem neuen Jahr beginnen, und so ist denn die höchste Zeit, weil ich es hier noch im Ausschuss muß zirkulieren lassen und der Weg von hier nach Tübingen auch 10 Tage wegnimmt. Humboldt hat mich deinen Brief an ihn lesen lassen, der mich sehr freute, weil du ihm über seinen Stil sehr viel Wahres sagst. Ich fürchte wirklich, er hat zum Schriftsteller kein rechtes Talent und er wird diesen Mangel durch Kunst nicht viel verbessern. Bei dir ist die Größe der Forderung, die du an dich machst, schuld, dass du sie weniger erreichst. Bei ihm ist die Qualität des Ideals, das er sich vorsetzt, fehlerhaft. Daher kann dir, aber nicht leicht ihm, geholfen werden. Goethe war wieder eine Zeit lang mit Meyer hier, wodurch unsere schriftliche Unterhaltung unterbrochen worden ist. Er ist jetzt beschäftigt, eine zusammenhängende Suite von Erzählungen im Geschmack des Decameron, des Boccaccio auszuarbeiten, welche für die Horen bestimmt ist. Sein Manuskript über das Schöne sende mir doch mit Gelegenheit zurück. Ich bin sehr begierig zu hören, was du von dem ersten Transport meiner Briefe urteilst. Goethen haben sie sehr gefasst und ergriffen. Herder abhorriert sie als kantsche Sünden und schmollt ordentlich deswegen mit mir. Ich lege dir ein paar von Goethens Briefen und auch ein Billett von Herder bei, woraus du das Weitere ersehen kannst. Dass es mit deinen Arbeiten für die Horen so langsam geht, ist mir sehr leid, nicht sowohl wegen der Horen, weil die 2 ersten Stücke schon besetzt werden können, sondern wegen deiner selbst. Hoffentlich aber bescherst du mir zu Weihnachten etwas. Aus einem Briefe von Garve, den ich beilege, siehst du, dass du seine Konkurrenz in dem Aufsatze über Schriftstellerei, auch wenn er über diese Materie schreiben sollte, nicht zu fürchten hast. Adieu, SCH. Schlegels Aufsatz wird in dem letzten Stücke der Thalia noch Platz finden.